Das Geld. Hörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Emile Zola. Aus dem Französischen von Wolfgang Günther. Bearbeitung Christiane Ohaus. Zweiter Teil. 24. Juni 1866. Sieg Österreichs über Italien bei Custozza. 3. Juli 1866. Große Schlacht bei Königgrätz. Preußen schlägt Österreich und Sachsen in Sadowa. 4. Juli. Erbitterte Fortsetzung der Kriegshandlungen absehbar. Revanche für Sadowa. 5. Juli. Kann Kaiser Napoleon III. Seine Neutralitätspolitik aufrechterhalten? Gehen Sie, Matthias, und verkaufen Sie auch die italienischen Papiere. Schnell! Es schlug 1 Uhr an der Börse. In der drückenden Hitze fielen die Kurse. Bitte universell zu 460. Nehme universell zu 460. Bitte universell zu 450. Universell 450. Kaufe universell zu 450. Ich verkaufe! Ich verkaufe auch! Bitte, ich verkaufe! Nehme universell zu 450. 450. Bitte universell zu 450. Nehme universell zu 450. Kaufe 450. 450. Bitte universell zu 440. Nehme universell zu 440. Nehme universell zu 440. Kaufe universell zu 440. Nehme universell zu 440. Bitte universell zu 440. 440. Wieso kauft Basson? Wieso kauft Jacobi? Wieso kauft Nathanson? Wieso kauft La Roque? Also kauft im Auftrag von Jacquard. Jacobi kauft universell. Haben Sie gehört? Der Krieg ist zu Ende. Ich kaufe universell. Viertel vor 2 schlug es wie der Blitz ein. Es gab ein unvorstellbares Kampfgetümmel. Eine dieser verworrenen Schlachten, in denen alle drauf losschlagen, um ihre Haut zu retten, ohne ein klares Bild von der Lage zu haben. Die unbarmherzige Sonne tauchte die Börse in den Flammenschein einer Feuersbrunst. Das Schlachtfeld war mit Verwundeten übersät. Moser, der Bessier, gehörte zu den am meisten Betroffenen. Pilleraud büßte hart für seine Schwäche, dass er einmal an der Hose gezweifelt hatte. Die Baronin Zandorf war ganz weiß vor Zorn. Vor allem die jüdischen Bankiers der Hochfinanz hatten eine schreckliche Niederlage erlitten. Und Zakhar hatte wie ein Croupier mit einem einzigen Zug seines Rechens fast das gesamte von den Bessiers verlorene Geld zusammengerafft. An dem Abend seines Triumphes schien auch das Kaiserreich auf seinem Höhepunkt zu sein. Paris, der Mittelpunkt der Welt, ließ alle seine Avenüen und Bauwerke in hellem Licht erstrahlen. Zakhar wollte fast glauben, dass man ihm zu Ehren illuminierte. Nur ein einziger Verdruss hatte ihm die Freude verdorben. Rougon hatte Huré wutschnaubend vor die Tür gesetzt, als ihm klar wurde, wie der Börsenkuh zustande gekommen war. Das fordert Revanche. Er hat sich doch nicht als guter Bruder erwiesen. Aber kann ich auf seinen Schutz ganz verzichten? Ihn offen angreifen? 15. September 1866. Bank Universell verdoppelt erneut Stammkapital von 50 auf 100 Millionen. Ausgabe von 100.000 neuen Aktien an Aktionäre. Wieder waren die Aktien nicht vollständig gezeichnet. Wieder fanden fingierte Buchungen auf Sabatanis Konto statt. Und weitere Strohmänner ermöglichten es, dass die Gesellschaft ihre Emissionen selbst zeichnen konnte, sodass sie selbst ca. 30.000 ihrer Aktien besaß, im Wert von 17,5 Millionen. Es ist doch gegen das Gesetz, mit eigenen Wertpapieren zu spekulieren. Und außerdem sehr gefährlich. Ach was, alle machen es so. Verzeihen Sie, ich bin manchmal ein richtiger Angsthase. 1.000 universell! 1.000! Nehmen wir universell 4.000! Gündermann begann seit dieser Zeit auf Revanche zu lauern. Umzug der Banque Universelle in die Rue de Londres. Im Oktober begann Zakhar den Palast seiner Träume zu errichten. Am Tage der feierlichen Grundsteinlegung bekam er abends in der Redaktion der Espérance Besuch. Guten Abend, lieber Deschois. Ist er drin? Ja, aber Sie können jetzt nicht hinein. Wieso kann ich nicht hinein? Eine Dame ist bei ihm. Naja... Sie wissen schon. Wer ist diese Dame? Die Baronin Zorndorf. Die schwänzelt schon lange hier herum. In meinem Herzen spürte ich einen so grausamen Schmerz wie nie zuvor. Kurz überlegte ich, die Tür einzuschlagen und über sie herzufallen, beide zu ohrfeigen, einen richtigen Skandal zu machen. Dann ging ich. Was hatte ich für ein Recht auf ihn? Ich war schließlich nicht seine Frau. Und seine leidenschaftliche, eifersüchtige Geliebte wollte ich nicht sein. Dann kam es zu der unerfreulichen Begegnung mit dem Kutscher Charles, einem dreisten Burschen, den Sarkar beim Haferstehlen überrascht und sogleich entlassen hatte. Ich verlange, dass die gnädige Frau mir 15 Francs zahlt. Ich schulde Ihnen nichts. Im Übrigen hat Monsieur Sarkar mir strikt verboten, etwas für Sie zu tun. Ach ja, der Monsieur Sarkar und die gnädige Frau. Ich bin nicht so dumm. Vielleicht wird die gnädige Frau froh sein, zu erfahren, wohin der Herr 2-3 Mal die Woche geht. Von 4 bis 6. Wenn er sicher ist, die fragliche Person dort allein anzutreffen. Ich verbiete Ihnen ausdrücklich. Es ist die Baronin Zorndorf. Der Generalstaatsanwalt Delcambre hält die Dame aus und hat für sie eine Parterre-Wohnung in der Rue Comartin gemietet. Ecke Rue Saint-Nicolas. In dem Haus mit dem Obstladen. Und da geht Monsieur Sarkar hin und setzt sich ins warme Nest. Meine Freundin Clarisse ist das Dienstmädchen dort. Und sie hat beobachtet, was für Schweinereien die... Schweigen Sie! Da haben Sie Ihre verdammten 15 Francs. Heute gegen 4, wenn die gnädige Frau Sie überraschen möchte. Macht nochmal 20. Raus! Als der Kutscher gegangen war, konnte ich meine Tränen nicht mehr zurückhalten. Ich war so verblendet gewesen. Und war ich nicht mitschuldig? Mitschuldig an dem anhaltenden Galopp, zu dem man die Banque Universelle antrieb, um die Menge zu berauschen. Aber deshalb weinte ich nicht. Nein, ich weinte ja, weil ich ihn liebte. Und weil er in diesem Augenblick mit einer anderen Frau zusammen war. Was? Sie sitzen hier ohne Licht und weinen. Verzeihen Sie bitte, aber ich dachte, mein Vater sei schon von der Börse zurück. Eine Dame bat mich, ihn zum Diner abzuholen. Ach, es ist nichts weiter. Nur so ein Frauenleiden. Er ist schuld. Arme Caroline. Ich sagte Ihnen doch, dass Sie sich über Papa keine Illusionen machen sollen. Jetzt richtet er auch Sie zugrunde. Ich schulde Ihnen noch 2000 Francs. Sind Sie mir sehr böse, wenn ich Sie noch etwas warten lasse? Man muss Papa verstehen. Er ist nicht schlimmer als die anderen. Aber seine Kinder, seine Frauen, alles um ihn herum kommt für ihn erst nach dem Geld. Er liebt es nicht wie ein Geizhals, der einen Haufen davon in seinem Keller versteckt. Nein, er will es nach seinem Willen überall hervorsprudeln. Will es in Strömen sich zufließen sehen, wegen all der Genüsse, die es ihm verschafft. Luxus, Vergnügen, Macht. Es liegt ihm einfach im Blut. Das Geld macht ihn verrückt. Lässt ihn zum Schurken werden. Er würde uns alle verkaufen, Sie, mich, sonst wen, wenn wir einen Marktwert hätten. Und er täte das ganz unbekümmert, der große Mann. Denn ist er nicht wahrhaftig der Dichter der Millionen? Ja, er hatte recht. Ich meinte zu begreifen, das Geld allein war der wahre Schuldige. Papa ist unverbesserlich, weil er kein moralisches Empfinden hat. Das soll Sie aber bitte nicht von ihm entzweien. Es wären doch wieder nur Sie, die weinen müssten, nicht er. Also, grämen Sie sich nicht zu sehr. Sagen Sie ihm bitte, Madame de Jumont erwartet ihn zum Diner. Sie wissen schon, die Madame de Jumont, die für 100.000 Francs mit dem Kaiser geschlafen hat. Aber machen Sie sich keine Sorgen, für so verrückt, diesen Preis zu bezahlen, halte ich Papa nicht. Der Schleier war zerrissen. Ich sah Sarkar so, wie er war. Ich beschloss abzureisen, sofort, zu meinem Bruder, um ihn zu warnen. Aber dann entdeckte ich in meiner Post einen Brief von Georges. Erst wollte ich ihn im Stehen überfliegen, um ihn später auf der Fahrt zu lesen. Aber dann setzte ich mich an den Tisch und gab mich ganz der begeisternden Lektüre dieses 12-seitigen Briefes hin. Die erste Bilanz der Gesellschaft der Vereinigten Dampfschifffahrtslinien ließ sich prachtvoll an. Der Orient sei Frankreich nun erschlossen. Liebe Caro, es ist ein Vergnügen, so zu reisen. Die Küsten sind von Leuten aus dem Abendland regelrecht überschwemmt. Unsere kleine Schlucht im Carmel würdest du nicht wiedererkennen. Für die Arbeiter der Silbermine wurden kleine Steinhäuser mit Gärten gebaut. Der wilde Ort wird menschlich, hier entsteht eine Stadt. Und in wenigen Jahren schon eine neue Welt. Und, liebes Schwesterherz, immer noch duften Myrten und Ginster in dieser lauen Luft von köstlicher Reinheit. Wie ich dieses Land geliebt hatte. Ich sah es wieder vor mir, sah es und hörte den Arbeitslärm, stellte mir vor, wie diese schlummernde alte Erde endlich erwachte. Ohne Spekulation gäbe es keine lebensfähigen, fruchtbaren Großunternehmen, hatte Sarkar gesagt. So wie es ohne Ausschweifung auch keine Kinder gäbe. Es bedarf dieses exzessiven, verdorbenen Lebens für die Fortdauer des Lebens selbst. Ich erkannte, das zerstörerische, vergiftende Geld wird zum Gärstoff jeglichen sozialen Wachstums, dient den großen Projekten als Humusboden. Alles Gute hat seinen Ursprung im Geld, das zugleich auch alles Böse schafft. Ich beschloss, nicht abzureisen, weil der Erfolg im Orient so durchschlagend war und weil die Schlacht in Paris stattfand. Wieder war eine große Krise überstanden. Ich hoffte wieder. Worauf? Ich wusste es nicht. Es musste genügen zu leben. Warum? Es gab keinen vernünftigen Grund. Nur die Freude am Dasein. Und Sarkar? Ich würde ihm weiter gehören. Ich wollte unser Verhältnis durch Eifersucht nicht noch mehr beschmutzen. Ich wollte mich vom fleischlichen Egoismus der Liebe lösen. Ihm zu gehören und ihn bei anderen Frauen zu wissen? Na und? Ich liebte ihn trotz alledem. Sie sind viele herumgelaufen, mein Freund? Oh ja. Es will kein Ende nehmen mit den Geschäften. Ihr Sohn war hier und wollte Sie im Namen von Madame de Jumont einladen. Ach, ich habe ganz vergessen, Ihnen zu sagen, dass ich heute Abend zu ihr gehe. Oh, wie mir das ungelegen kommt, wo ich doch so müde bin. 1. April 1867, Paris. Weltausstellung mit triumphalem Glanz eröffnet. Das Kaiserreich auf seinem Höhepunkt. Es begann jene Supergala-Saison, die Paris zum Wirtshaus für die ganze Welt machen sollte. Nie hatte ein Reich auf seinem Höhepunkt die Völker zu einer so riesigen Schlemmerei eingeladen. Der lange Zug der Kaiser, Könige und Fürsten setzte sich in Marsch auf die Tuilerien zu, die wie in der Festparade eines Märchenstücks in hellem Glanz erstrahlten. 15. April. Neues Haus der Banque Universelle in der Rue de Londres eröffnet. Ein Prachtbau. Ein Wunder, das so schnell nur in Paris möglich ist. Mit Ornamenten geschmückt strebte die Fassade in die Höhe. Halb Tempel, halb Tingeltangel. Überall Teppiche, Wandbespannungen und mit strahlender Pracht möblierte Geschäftsräume. Im Souterrain, dem Publikum einsehbar, riesige versiegelte Panzerschränke. Aufgereiht wie die Fässer im Märchen, in denen die unermesslichen Schätze der Feen schlummern. Was sollen unsere Kunden denken, die an die klösterliche Bescheidenheit in der Rue Saint-Lazare gewöhnt sind? Sie werden vor Bewunderung und Ehrfurcht wie erschlagen sein. Wer 5 Francs bringen wollte, wird jetzt 10 aus der Tasche ziehen. Er sollte recht behalten. Die frommen kleinen Rentiers, die armen Landpfarrer, die früh morgens mit der Eisenbahn kamen, alle sperrten sie vor Glückseligkeit Mund und Nase auf, wenn sie vor der Tür standen und verließen die Bank rot vor Freude, dass sie hier ihr Geld angelegt hatten. Ich lebte jetzt allein in der Rue Saint-Lazare. Das leere Haus ähnelte einem Grab und sah Sarkar nur noch abends. Ich ärgerte mich, weil ich nicht mehr im Haus der Bank anwesend war und keine Kontrolle mehr hatte. Was machte man dort in der Rue de Londres? Ziehen Sie sich jetzt an, meine Liebe. Das ist zwar eine dumme Geschichte, dass diese Trockenpflaume Del Cambre von uns Wind bekommen hat, aber das macht nichts. Überhaupt nichts. Übermorgen sehen wir uns wieder. Jetzt muss ich mich sputen. Vor allem keine Dummheiten, Baronin, wenn Sie italienische Papiere kaufen. Nehmen Sie nur mit Prämie und kaufen Sie immer universell. Was gibt's, Desjois? Ich bin für niemanden mehr zu sprechen. Wenn ich Monsieur Sarkar um einen Rat fragen dürfte, und zwar für mich. Für Sie? Ja. Ach ja, Sie sind ja auch Aktionär. Nun gut, mein Bester, nehmen Sie die neuen Papiere, auf die auch Sie ein Bezugsrecht haben. Verkaufen Sie lieber Ihre Hemden, als dass Sie auf die Aktien verzichten. Mein Rat. Nein, darum geht es nicht. Ich will Sie nicht beleidigen, gnädiger Herr, aber ich wollte Sie fragen, ob ich nicht lieber verkaufen soll. Ich hätte jetzt genug Mitgift für meine Tochter und hätte noch eine Rente von 600 Francs, um mich zur Ruhe zu setzen. Aber wenn der Kurs noch steigen sollte, täte es mir natürlich in der Seele weh, verkauft zu haben. Also, was soll ich tun? Verkaufen? Sie wären ja dumm. Glauben Sie denn, dass wir stehen bleiben? Verkaufe ich etwa? Ja. Statt Ihrer 10.000 werden Sie 18.000 Francs bekommen. Ja. Dafür bürge ich. Und jetzt verschwinden Sie. Und schmeißen Sie mir die Leute da raus, die da draußen noch warten. Da, nehmen Sie meinen Spazierstock und pflanzen ihn vor meine Tür. Mögen die Leute ihn küssen. Ja, ja. Der nächste bitte. Sakhar war jeden Morgen gezwungen, die Tür zu seinem prunkvollen Arbeitszimmer im Louis XIV-Stil zu verschließen, wenn er arbeiten wollte. Alles stürmte auf ihn ein. Das Defilé eines Hofstaates, der gleichsam zum Lever eines Königs kam. Höflinge, Geschäftsleute, Bittsteller, eine zügellose Anbetung und Bettelei drängte sich rings um seine Allmacht. Verdammt, mir fehlen 25 Millionen. Woher bekomme ich bloß 25 Millionen? Das macht mich ganz nervös. Das ist so schön, diese Eroberung da unten. Der Beginn einer neuen Ära. Das Kreuz erstrahlend im Glanze. Psst, sprechen Sie es nicht aus, verehrte Comtesse de Beauvilliers. Nun, Monsieur Sacquin, Sie haben mich überzeugt. Ich werde meinem Notar schreiben, dass ich meinen Pachthof in Les Aublets verkaufe und mein ganzes Vermögen in Ihrem Haus anlege. Gott möge mir verzeihen, wenn ich Unrecht tue. Gott selbst hat Ihnen diesen Entschluss eingegeben, verehrte Comtesse. Die Fahnen der Weltausstellung, die im Sonnenlicht knatterten, die Illuminationen und die Musik auf dem Champ de Mars, die vielen Menschen aus aller Welt, die die Straßen überfluteten, berauschten Paris in einem Traum von unerschöpflichem Reichtum und unumschränkter Herrschaft. Zentrale Rolle der Banque Universelle in der Orientfrage. Sensationeller Abschluss der Universelle. Unerwartete Dividenden bei der Banque Universelle. Großartige Entwicklung der Gesellschaft der Vereinigten Dampfschifffahrtslinien im Vorderen Orient. Ein Gottesgeschenk für die gläubige Christenheit. Neues Zugeständnis an die Liberalen. Minister Rogan zunehmend unter Druck. Neue Unternehmung der Banque Universelle in Aussicht. Die Gesellschaft der Orient-Eisenbahnen. Lieber Amelin! Wir sind dabei, die Herren von Paris zu werden, die Könige des Marktes. Auch ich habe gut gearbeitet und mir ist eine großartige Idee gekommen. Sehen Sie mal, ich werde das Kapital von 100 auf 150 Millionen erhöhen, indem ich 100.000 neue Aktien emittiere und gleichzeitig alle Aktien, die alten wie die neuen, vollzahle. Und wie das? Ich gebe die Aktie zu 850 Francs aus und verschaffe mir mit den 350 Francs Prämie eine Reserve, die zusammen mit den Beträgen, die bei jeder Bilanz schon beiseite gelegt worden sind, 25 Millionen ergeben. Es fehlen mir nur noch 25 weitere Millionen, um auf die 50 zu kommen, die für die Vollzahlung der 200.000 alten Aktien notwendig sind. Und jetzt meine großartige Idee. Ich lasse eine Überschlagsbilanz für die Gewinne des laufenden Jahres aufstellen. Das sind geschätzte 36 Millionen. Wenn ich davon die 25 Millionen nehme, wird die Banque Universelle am 31. Dezember 1867 ein endgültiges Kapital von 150 Millionen besitzen. 300.000 voll bezahlte Aktien. Was sagen Sie? Die Aktien werde ich vereinheitlichen und als Inhaberaktien ausgeben, um so ihren freien Umlauf auf dem Markt zu erleichtern. Und voilà, das ist der endgültige Sieg. Die Idee eines Genies, ja. Ja, eines Genies. Das Wort ist nicht zu hoch gegriffen. Ich halte nicht viel von dieser überstürzten Bilanz. Sie wollen da Ihren Aktionären echte Dividenden geben. Also muss gesichert sein, dass alle diese Summen tatsächlich eingenommen werden. Sonst könnte man uns mit Recht vorwerfen, fingierte Dividenden ausgeschüttet zu haben. Ach was, ich bleibe doch sogar noch unter der Schätzung. Sie kommen mir mit Siegesmeldungen von Ihren Geschäften zurück Und dann wollen Sie die Gewissheit unseres Erfolgs in Zweifel ziehen? Natürlich glaube ich an unseren Erfolg. Bloß möchte ich den regulären Ablauf der Dinge gern eingehalten wissen. Genau. Warum warten wir nicht bis April? Oder noch besser, wenn Sie 25 Millionen zusätzlich brauchen, warum emittieren Sie die Aktien nicht gleich zu 1.000 oder 1.200 Franc? Dann müssten Sie nicht auf die Gewinne der Bilanz vorgreifen. Ja, stimmt. Schon. Gewiss. Dann ist doch alles gut. Und die Aktionäre würden sich doch auch nicht sträuben. Ja, natürlich nicht. Die geben alles, was man verlangt. Ja. Aber was schwatzen Sie da eigentlich? Ich will das nicht. Das wäre zu blöd. Und zu simpel. Begreifen Sie doch, in solchen Kreditfragen muss man immer die Fantasie wachrütteln. Die geniale Idee besteht darin, den Leuten Geld aus der Tasche zu holen, das noch gar nicht drin ist. Unversehens bilden Sie sich ein, dass Sie es nicht hergeben, sondern dass man Ihnen ein Geschenk macht. Und dann denken Sie auch an die kolossale Wirkung dieser vorweggeschätzten Bilanz in der Öffentlichkeit. Die Börse wird Feuer fangen, der Kurs klettert auf über 2.000 und wir steigen und steigen und hören überhaupt nicht mehr auf. Nein, nein, nein, nein, ich mag Ihnen nicht folgen. Ihre vorweggeschätzte Bilanz ist unkorrekt, da die Gewinne nicht erzielt worden sind. Ich spreche nicht einmal von unseren Unternehmungen dort unten, obwohl sie wie alles Menschenwerk von Katastrophen betroffen sein können. Nein, ich sehe hier das Konto unseres Strohmannes Sabatani. 3.000 und so viele Aktien im Wert von über 2 Millionen, die Sie als unser Guthaben ausweisen. Sie müssten aber auf der Sollseite stehen. Und ich finde hier noch viele unserer Angestellten. Es erschreckt mich, wenn ich sehe, dass wir eine so große Anzahl von unseren Aktien behalten. So nehmen wir nicht nur nichts ein, sondern binden auch unser Kapital und werden uns eines Tages selbst verschlingen. Diese furchtbare Spekulation. Aber wir spekulieren doch nicht. Es ist wohl noch erlaubt, seine Papiere zu stützen. Wir wären doch töricht, wenn wir nicht aufpassten, dass Günter Mann und die anderen unsere Aktien nicht entwerten. Lieber kaufe ich sie selber, als sie um einen Centime fallen zu lassen. Geht das wieder los? Mit dem Misstrauen, Sie hatten eingewilligt, alles in meine Hand zu legen. Nun lassen Sie mich auch handeln. Ich will doch nur Ihr Glück. Ein großes, großes Vermögen. Wissen Sie überhaupt, was ich will? Ich will einen Kurs von 3.000 Franc. Das ist ja verrückt. Sobald der Kurs 2.000 überschritten hat, werde ich verkaufen, um nicht an einem solchen Wahnsinn teilzunehmen. Ich habe Ihre Geschäfte nicht allzu schlecht geführt. König Grätz hat Ihnen 1 Million eingebracht. Gewiss, aber wenn ich da gewesen wäre... Ach, nun lassen Sie das. Gewissensbisse brauchen Sie wirklich keine zu haben. Wir haben Sie Günter Mann und Konsorten abgejagt, nicht wahr? Na also, tun Sie doch nicht so, als spuckten Sie aufs Geld. Es wäre gegen jede Logik, sich abzurackern und die anderen reich zu machen, ohne sich seinen rechtmäßigen Anteil zu sichern. Wissen Sie, dass Sie bald eine hübsche Summe in der Tasche haben werden? Nein, nein, warten Sie, ich rechne es Ihnen aus. Bei der Gründung hatten Sie 500 Aktien. Gegenwärtig sind es 2.000. Nach unserer nächsten Emission werden Sie 3.000 besitzen. Nein, nein, nein, nein. Unterbrechen Sie mich nicht. Ich weiß, Sie können bezahlen. Einmal mit den 300.000 aus Ihrer Erbschaft, dann mit Ihrer Million von König Grätz. Sehen Sie, Ihre ersten 2.000 Aktien haben Sie 435.000 Franc gekostet. Die nächsten 1.000 werden Sie 850.000 Franc kosten. Macht insgesamt 1.285.000 Franc. Also bleiben Ihnen noch 15.000 Franc für Ihr Junggesellenleben, ganz zu schweigen von Ihren 30.000 Franc Gehalt, das wir verdoppeln werden. Sie sehen also, Sie sind ehrlich und bezahlen, was Sie nehmen. Aber vor allem will ich Ihnen sagen, zum Kurs von 3.000 Franc bringen Ihnen Ihre 3.000 Aktien 9 Millionen. 9 Millionen. Daher verbiete ich Ihnen, eher zu verkaufen. Aber wieso unbedingt ein Kurs von 3.000? Ich brauche den Kurs von 3.000 und ich werde ihn haben. Ich werde Sie daran zu hindern wissen, eher zu verkaufen. Mit Gewalt, jawohl, mit dem Recht, das einer hat, seine Freunde vor Dummheiten zu bewahren. Also, alles abgemacht? In 8 Tagen Verwaltungsrat? Und gleich danach die außerordentliche Generalversammlung. Ich muss jetzt gehen. Ich habe noch eine Verabredung. Dieses viele Geld. Als Schorsch und ich wieder allein waren, bin ich ihm weinend um den Hals gefallen. Es war zweifellos Freude. das Glück, ihn endlich für seine Intelligenz und seine Arbeit belohnt zu sehen. Aber es war auch Kummer dabei, auch etwas wie Scham und Angst. Eine Unzufriedenheit mit sich selbst, eine uneingestandene Reue über eine schmutzige Komplizenschaft. Er hat recht. Es wäre albern von uns, dieses Vermögen auszuschlagen. Ich habe als Mann der Wissenschaft ausgezeichnete Geschäfte ermöglicht, denen die Bank ihren Aufstieg verdankt. Mich kann kein Vorwurf treffen. Schwester, lass uns den Mut nicht verlieren. Lass uns weiterarbeiten. Ja. Er hat recht. Hm. Alle machen es so. So ist das Leben. Die Sitzung des Verwaltungsrates fand im neuen Prachtsaal des prunkvollen Gebäudes in der Rue de Londres statt. Es lief alles wie am Schnürchen. In ihrer Begeisterung unterschrieben alle schnell, ohne Einwand. Drei Tage später dann die außerordentliche Generalversammlung im großen Festsaal des Hôtel du Louvre. Es kamen über 1200 Aktionäre, die mehr als 4000 Stimmen vertraten. Die Formalitäten beim Einlass nahmen fast 2 Stunden in Anspruch. Fröhlicher Stimmenlärm erfüllte den Saal. Als Amelin aufstand, breitete sich religiöse Stille aus. Millionen für die Vereinigten Dampfschifffahrtslinien, Millionen für das Silberbergwerk im Karmel, Millionen für die türkische Nationalbank. Und der Horizont weitete sich beim Ausblick auf die künftigen Operationen, die allgemeine Gesellschaft der Orient-Eisenbahnen, das ganze über Asien sich erstreckende Netz moderner Industrieunternehmen, die triumphale Rückkehr der Menschheit an ihre Wiege. Und es herrschte völlige Einmütigkeit, als Amelin abschließend die Beschlüsse erläuterte, die er der Versammlung zur Billigung unterbreiten wollte. Ich glaube, mich zum Sprecher vieler Aktionäre zu machen, wenn ich um die genaue Feststellung bitte, dass die Gesellschaft nicht eine einzige ihrer Aktien besitzt. Amelin, den Saccard nicht eingeweiht hatte, war in Verlegenheit und wandte sich instinktiv Saccard zu, der bisher ganz unauffällig auf seinem Platz gesessen hatte. Nicht eine einzige, Herr Präsident! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo. Bravo. Bravo! Bravo! Das ist ein bisschen dick aufgetragen, Saccard. Nein, es stimmt. Die Gesellschaft besitzt keine einzige Aktie auf ihren Namen. Die gehen alle auf Sabatani. Nun mal nicht gar so überschwänglich, ne? Mein lieber Saccard. Ach was. Wer mich liebt, soll mir folgen! Die Begeisterung kannte jetzt keine Grenzen mehr. Man kaufte und kaufte, selbst die Vernünftigsten, in der Überzeugung, dass der Kurs noch steigen würde. Alle Träume schienen Wirklichkeit zu werden. Was Napoleon mit seinem Säbel nicht hatte vollbringen können, jene Eroberung des Orients, setzte eine Finanzgesellschaft in die Tat um, indem sie eine Armee von Hacken und Karren dorthin schickte. Man eroberte Asien mit Millionen, um Milliarden aus seinem Boden zu pressen. Die Leidenschaft stieg aus dem Salon in die Küche hinab, ging vom Bürger auf den Arbeiter und auf den Bauern über und warf in diesen irren Galopp der Millionen arme Subskribenten, die nur 1, 3, 4 oder 10 Aktien besaßen, Conciergen, alte Fräulein, Pensionäre aus der Provinz, Landpriester, die ganze ausgemergelte und ausgehungerte Masse der Kleinaktionäre, die eine Börsenkatastrophe wie eine Seuche hinwegfegt und auf einen Streich ins Massengrab schleudert. Seit Mai kamen die Kaiser und Könige aus allen 4 Himmelsrichtungen nach Paris zur Weltausstellung gepilgert. Immer lautere Musik erschallte aus den Tuilerien und vom Champ de Mars, von den nicht enden wollenden Festen. Paris jubelte. Dem Zaren, dem Kaiser von Österreich, dem Sultan von Ägypten, dem König von Preußen zu, dem Herrn von Bismarck, den riesigen Krupp-Kanonen. Kaiser Maximilian ist in Mexiko zum Tode verurteilt worden. Juarez lässt Kaiser Maximilian und seine Generäle hinrichten. Die arme Charlotte! Napoleon III. Verteilt in feierlichem Festakt die Preise an die 16.000 Aussteller. Napoleon III. Verheißt in seiner Ansprache den Frieden in Europa. Der Kaiser der Franzosen auf dem Zenit seiner Macht. Napoleon Bonaparte ist der Herr Europas. Zeitpunkt der Revanche ist da. Jean Trou, ja, schreiben Sie. Minister Rougon verrät den Heiligen Stuhl an Italien. Ausrufezeichen. Minister Rougon verrät den Heiligen Stuhl an Italien. Katholiken erheben ihre Stimme. Katholiken schützen unseren Kaiser vor seinen falschen Ratgebern. Zeitung L'Espérance kehrt zurück zur ultramontanen Politik. L'Espérance wirft Regierung unter Minister Rougon doppeltes Spiel vor. Warte, Gündermann. Schon bald werde ich mit der ganzen Christenheit im Rücken unumschränkter Herrscher der Börse sein. Desoir, sagen Sie der Baronin Sondorf, dass ich nicht mehr zu sprechen bin. Ich bin zu sehr beschäftigt. Sie beginnt mich zu langweilen. Und im Grunde ist sie doch eiskalt. Monsieur de Germont, ich biete Ihnen 200.000 Francs. Es war der Höhepunkt in seinem Leben. Im Außenministerium fand ein Ball statt, und dieses Fest hatte er gewählt, um sein Glück einer Nacht mit Madame de Germont öffentlich zu Protokoll zu geben. Als Saccard mit seiner teuren Juno am Arm gegen Mitternacht die Salons betrat, den Ehemann im Gefolge, machte man dieser 200.000 Frauenlaune, die sich da zur Schau stellte, bereitwillig Platz. Man lächelte und tuschelte belustigt, ohne Zorn. Graf von Bismarck, der spottlustige Riese, hielt für einen Augenblick mit seinem lauten Lachen inne und sah ihnen mit neugieriger Verwunderung nach. Liebe Caro, versprich mir zu verkaufen, wenn der Kurs von 2200 überschritten wird. Diese fortwährende Hausse ist verrückt und gefährlich. Anfang November wurde der Kurs von 2200 erreicht. Nach der Weltausstellung war die Stunde einmalig in dem von Vergnügen und Macht berauschten Paris. Alle Papiere hatten angezogen, selbst die weniger sicheren fanden leichtgläubige Käufer. Ich fürchte, dass es schon bald heiß hergehen wird. Wir sind jetzt zu stark. Ich wittere Gündermann, kenne seine Taktik. Er wird jetzt verkaufen. Heute so viel, morgen so und so viel. Er wird immer höher gehen. Gündermann hat doch recht, wenn er verkauft. Die Kurse ab 2000 sind absolut wahnsinnig. Na, dann verkaufen Sie doch auch. Ja, spekulieren Sie gegen mich, wenn Sie meine Niederlage wollen. Ich war sehr verlegen. Tags zuvor hatte ich, der Weisung meines Bruders gehorchend, 1000 unserer Aktien verkauft. Da er nicht direkt fragte, gestand ich es ihm nicht ein. Gestern sind schon einige abtrünnig geworden. Ich bin mir da sicher. Es war nicht Gündermann. Da bin ich mir sicher. Der hat eine langsamere Methode. Oh, meine Liebe, ich zittere. Sein Leben zu verteidigen, das ist gar nichts. Viel schlimmer ist es, sein eigenes und anderer Leute Geld zu verteidigen. Was ist eigentlich los? Jean Trou, Sie müssen es doch wissen. Eben sind die Universell-Aktien wieder um 20 Francs gestiegen. Und dennoch geht da so ein Gerücht um. Ja, bedauere, Gnädigste. Ich bin auch nur wie der Uhrmacher, der zwischen Hunderten von Uhren lebt, aber nie die genaue Zeit weiß. Ich weiß überhaupt nichts. Sie wollen mir bloß nichts sagen. Nein, Ehrenwort. Ich wollte schon zu Ihnen kommen und Sie ausfragen. Ist Saccard denn nicht mehr nett zu Ihnen? Ach. Das ist aber ärgerlich. Ich hatte mich auf Sie verlassen. Denn wenn es eine Katastrophe gäbe, müsste man ja vorher Bescheid wissen, um Maßnahmen treffen zu können. Aber ich glaube nicht, dass es eilt. Hören Sie, wenn Saccard Sie im Stich lässt, müssen Sie sich mit Gündermann gutstellen. Mit Gündermann? Ich kenne ihn nur flüchtig. Umso besser. Wenn Sie ihn kennen, besuchen Sie ihn. Versuchen Sie, seine Freundin zu werden. Sie müssen ja nicht gleich mit Saccard brechen. Man hätte dann einen Fuß in jedem Lager und könnte sicher sein, am Tage der Schlacht auf der Seite des Siegers zu sein. Na, wollen Sie? Wir geben uns vorher Bescheid, tauschen aus, was wir in Erfahrung bringen können. Lieber Monsieur Gundermann, ich bringe den Mut auf, Ihnen ungelegen zu kommen. Es geht um eine Wohltätigkeitslotterie. Selbstverständlich, Madame. Entschuldigen Sie mich einen Moment, bitte. 52 Millionen, sagen Sie, und der Kredit? 60 Millionen, Monsieur Gundermann. Na schön, erhöhen Sie ihn auf 75 Millionen. Nun, meine Dame, ich nehme zwei Lose. Also, möchten Sie kaufen, Monsieur Gundermann? Aber nein, bei einem Kurs von 587,50 macht das pro Aktie 10 zu weniger. Aber, Monsieur Gundermann, wegen der 43 Franc weniger. 43 Franc? Das ist eine enorme Summe. Denken Sie, ich habe mein Geld gestohlen? Kommen Sie, Baronin. Lassen Sie uns im Speisesaal weiter plaudern, da sind wir ungestört. Schießen Sie los und sagen Sie mir jetzt, was Sie mir zu sagen haben. Nein, nein, ich möchte Ihnen nur für Ihre Güte danken. Hat man Sie nicht beauftragt, mir etwas auszurichten? Nein, doch weil Sie so gütig sind, möchte ich Sie gern um etwas bitten. Nanu, ich dachte, Sie hätten schon jemand. Ach was, jemand? Ich habe niemand. Ich möchte Sie haben, den Meister, den Gott. Es wäre so leicht für Sie, mir hin und wieder ein Wort zu sagen. Wenn Sie wüssten, wie dankbar ich Ihnen wäre, mit meiner ganzen Person. Sie sind sehr nett und ich möchte Ihnen gefällig sein. An dem Tag, beste Freundin, da Sie mir einen guten Tipp bringen, verpflichte ich mich, Ihnen auch einen zu geben. Kommen Sie zu mir und sagen Sie mir, was man so tut, dann sage ich Ihnen, was ich tun werde. Abgemacht? Aber Monsieur Gundermann, Sie verstehen mich miss. Die Wohltätigkeitslotterie. Na, sie hockt ja ständig bei Ihnen. Jetzt sind Sie wohl an der Reihe, Jean Trou. Die Baronin war wegen einer Annonce hier, nichts weiter. Warum zum Teufel gehen die Verkäufe so zäh? Gestern ist die Universelle wieder um 20 Franc gestiegen und hätte sogar um 30 anziehen können, wenn nicht wieder ein Aktienpaket auf den Markt geworfen worden wäre. Diese dreckigen Juden. Gundermann, dieser Lump, hat sich an die Spitze eines Syndikats von Bessiers gestellt, um mich zu vernichten. Das hat man mir an der Börse bestätigt. Was Sakar nicht wusste, war, dass Caroline erneut 1000 Aktien verkauft hatte, um gegen die unvernünftige Hohes anzukämpfen. Ach, da sind Sie ja, Huret, Sie Judas. Huret hatte sich mit Rougon wieder ausgesöhnt und sich erneut zu seinem Laufburschen machen lassen. Auf jeden Fall ein braver Judas, der seinem Meister, den er verraten hat, einen uneigennützigen Rat geben will. Was brauche ich für einen Rat? Gestern 2520, heute 2525. Weiß ich doch. Ich habe eben verkauft. Was haben Sie? Jetzt reicht's aber. Sie lassen mich wegen Rougon im Stich und paktieren mit Gundermann. Wieso mit Gundermann? Ich paktiere nur mit meinen Interessen. Ich bin kein Draufgänger. Wenn ein hübscher Gewinn zu machen ist, streiche ich ihn lieber gleich ein. Wer soll denn da noch Vertrauen haben, wenn Sie, ein Gesellschafter, mitten in der Hose verkaufen? Eigentlich bin ich gekommen, um Ihnen einen uneigennützigen Rat zu geben. Seien Sie vernünftig. Ihr Bruder ist wütend und lässt Sie glatt im Stich, wenn es hart auf hart kommt. Ah, die Banque Universelle, eine katholische Bank, die Welt durch Geld zu erobern droht, ist ihm wohl zu mächtig geworden. Was? Schickt er Sie? Ja, er. Bedenken Sie, wie sehr der katholische Feldzug Ihrer Zeitung seine gegenwärtige Politik behindern muss. Um ein halbes Jahr länger an der Macht zu bleiben, will mich mein Schwachkopf von Bruder, den Juden, den Liberalen, dem ganzen Abschaum zum Fraß vorwerfen, in der Hoffnung, dass man ihn ein wenig in Ruhe lässt, während man mich verschlingt. Sehr schön. Gehen Sie und sagen Sie ihm, dass ich auf ihn pfeife. Ich pfeife auf ihn. Das ist meine Antwort. Und die soll er erfahren. Gut. Ach, ich vergaß noch etwas. Delcambre, der Generalstaatsanwalt, scheint Sie zu verabscheuen. Und der Kaiser hat ihn heute Morgen zum Justizminister ernannt. Was geht mich das an? Vielleicht sehr viel. Falls Ihnen ein Unglück zustößt, wie das in geschäftlichen Dingen allen Leuten mal passiert. Donnerwetter! Ich sage doch, dass ich auf die ganze Sippschaft pfeife. Auf Rougon, auf Delcambre und auf Sie ohnehin. Einen schönen guten Abend. Störe ich die Herren? Na, wie geht's, großer Mann? Der Grimont, ganz ehrlich. Sagen Sie, Sie haben doch nicht verkauft, nicht wahr? Verkaufen? Oh nein, noch nicht. In unserer Lage darf man niemals verkaufen. Niemals. Wir sind alle solidarisch. Sie wissen, dass Sie auf mich zählen können. Aber wie schön, dass ich Sie hier zusammen treffe. Meine Frau gibt heute eine Soiree, bei der sie mit Monnier, dem Tenor von der Oper, im Duett singen wird. Ich hoffe, Sie kommen. Au revoir. Sie werden sich noch das Genick brechen. Aber das ist Ihre Sache. Allerdings. Au revoir. Das ist Krieg, mein Freund. Wir brauchen auf nichts mehr Rücksicht zu nehmen. Ziehen Sie über das ganze Lumpenpack tüchtig her, Jean Trou. Jetzt kann ich endlich kämpfen, wie ich möchte. Trotzdem, das ist ein harter Brocken, verehrter Meister. Als Sakar nach Hause kam, fand er einen Brief von Busch vor. Der wartete immer noch auf seine 4000 Francs, die Madame Caroline ihm beharrlich zu zahlen sich weigerte. Jetzt, da Sakar in exponierter Stellung war, meinte er, ihn in der Gewalt zu haben. Jetzt müsste Sakar doch Angst vor einem Skandal haben. Ich habe Sie erwartet. Wir haben miteinander eine alte Rechnung zu begleichen. 1852 sind Sie in einer Pension in der Rue de la Harpe abgestiegen. Dort haben Sie ein Fräulein Rosalie Chavaille, das 16 Jahre alt war und das Sie eines Abends auf der Treppe vergewaltigt haben, 12 Wechsel auf je 50 Franc ausgestellt. Hier die Wechsel. Sie haben nicht einen einzigen bezahlt. Ja. Sind fortgezogen ohne Angabe der neuen Adresse. Und schlimmer noch, haben mit falschem Namen unterschrieben, dem Namen ihrer ersten Frau, Sicardo. Woher haben Sie das? Natürlich wäre da noch viel zu sagen, aber ich bezahle lieber ohne Streiterei. Macht 600 Franc, nicht wahr? Bitte sehr. Moment, ich bin noch nicht fertig. Madame Michin ist die Großcousine der armen Rosalie, die nach ihrem Überfall ein Krüppel geblieben ist. Die arme Kleine hat viel Unglück gehabt und ist in grässlichem Elend gestorben. Die Ärmste, das ist sehr betrüblich, aber wenn sie gestorben ist, sehe ich wirklich nicht. Sie wissen aber noch nicht alles. Sie hat nämlich ein Kind bekommen. Das jetzt 14 Jahre alt ist, ein Kind, das ihnen so haargenau ähnelt, dass sie es kaum verleugnen können. Ein Kind? Kind? Ja, aber das ist doch sehr schön. Das ist doch gar nicht so übel, ein Kind zu haben. Ja, dann rück ich keinen Sou raus. Ein Kind, das freut mich ungeheuer. Da fühle ich mich wieder... Jung, wo ist es? Damit ich es besuchen kann. Warum haben Sie es nicht gleich zu mir gebracht? Ja, was glauben Sie wohl, was dieses Kind bisher für Kosten verursacht hat? 6000 Franc Darlehen und Unterhaltskosten, die ich zurückerstattet bekommen muss. Ja, davon hat Madame Caroline bisher nur 2000 bezahlt. Was? Sie haben einer befreundeten Dame 2000 Franc abgepresst? Bilden Sie sich nicht ein, dass Sie auch nur einen Sou von mir bekommen. Dann bringe ich Sie vor Gericht. Ach, reden Sie kein dummes Zeug. Sie wissen genau, dass das Gericht sich nicht mit solchen Lappalien befasst. Und jetzt lassen Sie mich gefälligst durch. Sie herzloser Mensch. Sie hören noch von uns. Ich bringe Sie vor Gericht. Kutscher, in die Rue Saint-Lazare. Liebe Caroline, man rückt doch nicht so einfach Geld raus. Warum zum Teufel haben Sie gehandelt, ohne mich um Rat zu fragen? Ich habe Ihnen nur Kummer ersparen wollen. Das unglückliche Kind war so verwahrlost, deshalb wollte ich ihn erst im Werk der Arbeit. Ich wollte es Ihnen ja schon lange erzählen, wenn nicht ein Gefühl der... Was für ein Gefühl? Ich verstehe überhaupt nichts. Ich werde den Bengel sehr gern haben, glauben Sie mir. Sie haben sehr gut daran getan, ihn ins Werk der Arbeit zu stecken, damit er etwas manierlicher wird. Aber jetzt holen wir ihn da raus. Morgen besuche ich ihn, ja, morgen, wenn ich nicht allzu beschäftigt bin. Am nächsten Tag war Sitzung. Und es vergingen 2 Tage, dann die ganze Woche, ohne dass Sarkar einen Augenblick Zeit fand. In dem hektischen Fieber, von dem die Börse noch immer geschüttelt wurde, war der Kurs Anfang Dezember auf 2700 Francs gestiegen. Das kannst du nicht weitergehen. Sarkar macht alles richtig. Oh, Sarkar, wir können es schaffen. Wird es schaffen. Der Bézier sind fürchterlich. Wir könnten man das durchstehen können? Wer wird diesen Höhenflug stoppen? Ich muss Ihnen gestehen, mein Freund, dass ich auch verkauft habe. Ich habe vorhin unsere letzten 1000 Aktien zum Kurs von 2700 verkauft. Sie haben verkauft? Sie? Oh mein Gott. Sie haben mich also bekämpft. Sie habe ich im Dunkeln gespürt. Ihre Aktien habe ich zurückkaufen müssen. Mein Freund, hören Sie mich an. Unsere 3000 Aktien haben mehr als 7,5 Millionen gebracht, aber es geht ja nicht um unseren persönlichen Vorteil. Denken Sie doch bitte an die Interessen all derer, die Ihnen Ihr Vermögen in die Hände gelegt haben. Warum setzen Sie das aufs Spiel? Warum heizen Sie diese unsinnige Hoss noch an? Die Aktien können nicht endlos steigen. Es wäre keine Schande, wenn die Papiere auf ihren tatsächlichen Wert zurückgingen. Es wäre die Rettung. Ich will den Kurs von 3000! Auch wenn ich dabei krepiere. Ja, krepieren will ich. Und alles soll mit mir krepieren, wenn ich den Kurs von 3000 nicht schaffe. Und halte. Kaufe universell zu 2750. 2750. Der aktuelle Kurs der Universell-Aktie beträgt heute, am 21. Dezember 1867, 3000 Francs. Ein Wunder, genial. Eine Katastrophe. Wo ist Salmon? In diesem letzten Augenblick, da Sarkar den Gipfel erreicht hatte, war er der König. Wenn sein Wagen vor dem triumphalen Palast der Banque Universelle vorfuhr, eilte ein Diener herbei und rollte einen Teppich aus, von den Stufen des Vestibüls über den Bürgersteig bis zur Gosse. Dann erst geruhte Sarkar, aus dem Wagen zu steigen, und hielt Einzug. Ein unumschränkter Herrscher, dem man das gemeine Straßenpflaster ersparte. Heute Abend, mein Bester, schließen wir mit 3060. Ihr werdet alle ruiniert sein. Salmon, Sie haben es gehört. Warum lächeln Sie so? Wenn Sie etwas wissen, dann sagen Sie es doch. Vielleicht hat er längst die dritte Methode gefunden, anstelle von Pos und Pes. Am letzten Handelstag des Jahres war der große Börsensaal schon um 12:30 gefüllt von einer erregten Menschenmenge. Sarkar hatte sich soeben an seinen gewohnten Platz am Pfeiler der ersten Arkade links begeben. Alle Chefs der großen Häuser hatten ihren festen Platz. Nur Gündermann betrat den großen Börsensaal nie. Aber man spürte, dass er hier eine Armee hatte. Gegen diese unsichtbare, nicht greifbare, überall operierende Armee kämpfte Sarkar persönlich mit offenem Visier. Ich habe es eben gehört. Mit eigenen Ohren gehört. Gündermann geht voll auf Bäs. Seine Verkaufsorder sollen 10 Millionen übersteigen. Ich verkaufe 10 Millionen? Verdammt, das ist Krieg bis aufs Messer. Ich bleibe bei der Hose. Die Sonne draußen scheint so schön, das wird alles noch steigen. Alle warteten auf den ersten Kurs. Eine ganz hübsche Kälte heute, was? Ach, ich bin zu Fuß gekommen. So reizvoll fand ich das. Mazot und Jacobi kamen aus dem Maklerzimmer und schritten plaudernd Seite an Seite zum Parkett. Und doch wussten sie, dass sie Gegner waren. Der kleine, agile, gut aussehende Mazot mit der hellen, schrillen Stimme, der mit 32 Jahren das Maklerbüro seines Onkels geerbt hatte, war der offizielle Makler der Banque Universelle geworden. Während der korpulente 60-jährige Jacobi berühmt für seinen dröhnenden Bass, für Günter Mann arbeitete. Monsieur Mazot, sehen Sie hier, alles Kauforder für Universell-Aktien. Wieder ganz viele aus der Provinz, von diesem Fayeux aus Vendôme. Soll ich sie heute noch ordnen? Natürlich, wenn Sie so massenhaft kommen. Sehr gut. Um die Bessiers zu kontern, will Sarkar heute draußen in der Kulisse operieren. Nathanson wird 100 unserer Aktien zum Kurs vom Vortag zu 3030 Franc kaufen und ein anderer Kulissenmakler wird sie dann zu einem um 5 Franc gestiegenen Kurs für 3035 draußen anbieten. Gut, der Kurs wird auch bei uns kommen. Es schlug 1 Uhr. Bitte, universell! Universell zu welchem Kurs? Ich nehme universell zu 3030! Bitte universell zu 3030! 3040! Kaufe universell zu 3040! Bitte universell zu 3040! 300! Ich nehme 300 universell! Der erste Kurs war mit einer Hose von 10 Franc gegenüber dem Kurs vom Vortag festgelegt. Ich nehme universell zu 3040! Bitte universell zu 25 universell! Wie viel? Ich kaufe universell zu 3040! 25! Eine Stunde verstrich. Die Kurse blieben ziemlich gleich. Die Geschäfte gingen weiter, nur etwas flauer. Bei jeder Börse gab es um die Mitte eine solche Verlangsamung, bevor man auf die Entscheidungsschlacht um den letzten Kurs wartete. Bitte universell für 3030! Bitte universell für 3030! 3030! Bitte universell für 3025! Die Universell ist 5 Franc zurückgegangen. Die Universell ist 10 Franc zurückgegangen. Sehen Sie, Pilleron, die Universell fällt! Die Universell ist 15 Franc zurückgegangen. Verdammt! Wo bleibt bloß diese Depesche? Sarkar hatte noch einen Trick vorbereitet, um den letzten Kurs in die Höhe zu treiben. Er erwartete eine Depesche von der Lyoner Börse, wo die Hose sicher war. Die Depesche aus Lyon ist eingetroffen. Endlich. Universell steigt an der Lyoner Börse. Umfangreiche Käufe von Universell-Aktien an der Lyoner Börse. Depeschen aus Lyon mit Orders für Universell. Der von einem epileptischen Gestikulieren begleitete fürchterliche Radau nahm derart zu, dass die Makler einander selber nicht mehr verstanden. Und sie verständigten sich jetzt durch Zeichensprache. Man sah, wie die Münder weit aufgerissen wurden und kein vernehmbarer Laut schien herauszukommen. Nur die Hände redeten. Eine Handbewegung von innen nach außen gab, eine von außen nach innen nahm. Hochgestreckte Finger zeigten die Stückzahl an, eine Kopfbewegung sagte ja oder nein. Das alles war wie einer jener nur für Eingeweihte verständlichen Wahnsinnsanfälle, die sich einer Menschenmasse bemächtigen können. Ein Glockenton zerriss den Tumult. Das Gestikulieren hörte auf. Die Stimmen schwiegen, nur das dumpfe Grollen des Publikums blieb, um allmählich zu versickern. Na, was habe ich gesagt? Diese Schwachköpfe. Wenn alles zu gut läuft, dann kracht man alles zusammen. Das ist auch Ihre Meinung, Salmon, nicht wahr? Salmon lächelte nicht. Die Universelle war auf 3060 gestiegen. Abermals ein Gewinn von 30 Franc gegenüber dem Vortag. Die Vernichtung der erschöpften Bessiers war abzusehen. Die Lage Günter Manns hingegen, ihres allmächtigen Chefs, war eine andere, denn er hatte in seinen Kellern 1 Milliarde und damit die Gewissheit, dass er seine Differenzen bis zu dem Tag bezahlen würde, da die unvermeidliche Bess ihm den Sieg brachte. Er glaubte an die Logik und wartete. Wie weit wird Günter Mann jetzt noch gehen? 3. Januar 1868. Erneuter Kurssturz an der Pariser Börse. Droht der große Zusammenbruch. Universell-Aktie um 50 Franc gefallen. 5. Januar. Leichte Erholung der Aktienkurse an der Pariser Börse. Universell verzeichnet leichte Gewinne. Wer ist der Universell noch bei 40 Franc? Universell 6. Januar. Leichter Kursgewinn der Universell-Aktien. Aktueller Kurs bei 3015 Franc. Sie steigt wieder! Verkaufen Sie nicht! Warten Sie ab! Verkaufen Sie! Universell sinkt wieder! 7. Januar. Die Kurse an der Pariser Börse fallen. Universell jetzt unter 3000. 8. Januar. Abwärtstrend an der Pariser Börse. Erneuter Kursverlust für die Universell-Aktie. 9. Januar. Überraschender Anstieg der Universell-Aktie. 10. Januar. Dramatischer Sinkflug der Universell-Aktie. 14. Januar. Kurs der Universell-Aktie stabil. 15. Januar. Universell-Aktie im Aufwärtstrend. Universell schließt mit 2860 ab. Sarkar hatte längst keine Barmittel mehr, war darauf angewiesen, Schuldscheine in Umlauf zu bringen. Wie ein Ausgehungerter im Hungerwahn sich üppige Gelage vorgaukelt, träumte er davon, alle Aktien zurückzukaufen. Mir fehlen nur 600 Millionen. Mit nur 600 Millionen könnte ich Gündermann hinwegfegen. Sie sind ein großer Mann, Sarkar. Ich bewundere Ihre Energie und Ihren Mut. Ihre Idee, alle Aktien zurückzukaufen, ist wirklich ungeheuer. Ich verspreche Ihnen meine Unterstützung schon für morgen. Ich werde mich weiter für die Hoss engagieren. Ich spreche gleich bei meinem Makler vor. Außerdem werde ich ein paar Freunde besuchen und ein kleines Konsortium zusammenstellen. Wir müssten etwa 100 Millionen ins Feld führen können. Warten Sie bei Börsenbeginn. Lassen Sie den Bessiers erste Erfolge. Und wenn die Kurse dann sinken, können wir sie von hinten überrennen. Abgemacht. Seit er so kämpfte, verspürte Sarkar allabendlich ein hemmungsloses Bedürfnis, sich zu betäuben. Trieb sich in Theatern herum, in Nachtlokalen zum Souper, gab das Geld mit vollen Händen aus. Er mied Caroline, traf sich wieder häufiger mit der Baronin Sandorf. Manchmal übermannte ihn an solchen Abenden jäh der Schlaf und die Baronin hatte keine Bedenken, seine Taschen nach nützlichen Hinweisen zu durchwühlen. Bald hatte sie Gewissheit über die immensen Schwierigkeiten der Banque Universelle erlangt. Ach, Sie, ich habe heute keine Zeit, mit Frauen zu verlieren. Und wenn man Ihnen nun bewiese, dass die Banque Universelle nach den beträchtlichen Käufen mit dem Geld am Ende ist? Und darauf angewiesen, im Ausland Gefälligkeitswechsel diskontieren zu lassen, um den Feldzug fortzusetzen? Das ist nicht wahr. Wieso nicht wahr? Ich habe die von Strohmännern unterzeichneten Wechsel selbst in den Händen gehabt. Ich kann Ihnen die Bankiers in Wien, Frankfurt, Berlin gerne nennen. Ich habe ferner Beweise, dass die Gesellschaft 200 Millionen auf eigene Rechnung gekauft hat, um die Hose zu halten. Na und? Wozu erzählen Sie mir das alles? Ich dachte, die Bess... Ich? Wer hat Ihnen denn gesagt, dass ich mit der Bess zu tun habe? Ich spekuliere nicht. Nun, beste Freundin, wenn Sie mir nichts Interessanteres zu sagen haben, ich bin sehr in Eile. Ich habe Ihnen vertraut. Sie hatten versprochen, mir einen Rat zu geben, wenn ich Ihnen nützlich wäre. Aber gern gebe ich Ihnen einen Rat, beste Freundin. Hören Sie mir gut zu. Spekulieren Sie nicht. Niemals. Das macht sie hässlich. Eine Frau, die spekuliert, ist abscheulich. Mein lieber Monsieur d'Aigremont, die Sache ist ziemlich heikel. Mir ist aus informierter Quelle zu Ohren gekommen, dass bei der morgigen Börse Gündermann und seine Leute entschlossen sind, die Universell hochgehen zu lassen. Sie wollen das ganze Paket auf den Markt bringen. Verdammt. Sie verstehen, ich habe sehr starke Hochengagements. Genug, um sich den Hals zu brechen. Deshalb suche ich meine seriösen Kunden auf. Das ist zwar nicht korrekt, aber ich tue es in guter Absicht. Verdammt. Da Sie ungedeckt spekulieren, muss ich Sie bitten, mir eine Sicherheit zu geben. Oder Ihren Auftrag rückgängig zu machen. Machen Sie alles rückgängig. Alles rückgängig. Verkaufen Sie bloß. Ich habe für fast 3 Millionen bei Ihnen. Verkaufen Sie alles. Danke. Das vergesse ich Ihnen nie. Am nächsten Tag war das Wetter abscheulich. Ein eiskalter Sprühregen ging über der Stadt nieder. Inmitten der bösen Gerüchte und seltsamen Geschichten, die umliefen, stand Sarkar auf seinem Posten und trug wie üblich seine unbedingte Zuversicht zur Schau. In Wirklichkeit herrschte allgemeine Bedrückung. Der Saal wirkte düster. Vor allem spürte man es an dem gedämpften Grollen der Stimmen. Das war nicht mehr das Brausen einer Flut, die alles erobert. Man rannte nicht mehr, man schrie nicht mehr, man huschte dahin und sprach leise wie im Hause eines Kranken. trauriges Gemurmel, ängstliches Getuschel ins Ohr geflüsterte Hiobsbotschaften. Simon, Sie sagen ja heute gar nichts. Heute ist er wie die anderen. Er hat nichts zu sagen. Er hat Angst. Bei diesen scharfen Frösten hat man eine Kamelie in meinem Hof vergessen. Und nun ist sie eingegangen. Ich bin ganz konsterniert. Was für ein Mann, dieser Sarkar. Sorgt er sich um eine Kamelie? Eine Kamelie? Eine Kamelie in seinem Hof. Ist erfroren? Der hat Nerven. Dieser Mensch, wie groß er dasteht. Eine Bestie. Wie schön er ist. Wir sind alle da, Monsieur Sarkar. Unerschütterlich auf unserem Posten. Es schlug eins. Die Börse war eröffnet. Bitte universell. Universell. Universell zu 2800. Bitte universell zu 2800. Kaufe zu 2800. Bitte universell zu 2800. 300 Stück universell. Geben Sie her. Bitte universell zu 2800. Universell zu 2750. Verkaufe universell. Nehme 2750. Wie viel? Wie viel? Nochmal 300. Geben Sie her. Das macht bloß Nathan, sondern der Kulisse. Wieso kommen von ihm keine Kaufaufträge? Die Kurse fallen auch an der Kulisse. Ich glaube, dieser Nathanson spielt auf eigene Rechnung. Kaufe universell. Verkaufe universell zu 2600. Bitte universell jetzt zu 2600. 2600. Kaufe universell für 2600. 2500. Bitte universell zu 2600. Kaufe universell zu 2500. Es schlug 2 Uhr. Jetzt kann das Gemetzel beginnen. Worauf warten Sie denn noch, um Gottes Willen? Ich kann nicht mehr halten. Matthias, was macht der Grimons Makler? Warum schweigt er? Was steht er da rum? Warum hilft mir keiner? Verkaufe universell! Was? Was macht der Larock? Was geht da vor? Verkaufe zu 2400! Bitte universell zu 2400! 2400! 2200! 200! 2200! Geben Sie! 200! Geben Sie! In dieser Sekunde fühlte man so, wie ihm der Tod über das Antlitz strich. Kaufe universell! Verkaufe universell zu 1200! Kaufe universell zu 1200! Zu 2000! 1000! 1000! Kaufe universell zu 1500! 1000! Zu 1200! Zu 900! Verkaufe für 830! Universell für 830 jetzt! Für 830! 800. Kaufe universell. 800. Universell. 800. Universell. 830 Franc. Verkaufe 800. Universell. 800. Kaufe universell. Heute habe ich zwar viel gewonnen, aber im Frühjahr schon haben wir Krieg mit Deutschland. Oh, macht nichts. Ich fang noch mal von vorne an. Ach, was bin ich doch ärgerlich wegen dieser Kamelie, die man in meinem Hof vergessen hat und die mir jetzt erfroren ist. Finanzkatastrophe nimmt kein Ende. Jeder Tag mit neuen Zusammenbrüchen. Banque Universelle reißt große mit ins Verderben. Jules Isaac Mirès, Caisse Générale des Chemins de Fer. Le Crédit Immobilier der Brüder Perret. Die Union Générale des Eugène Bantou. Aktie der Universelle auf 430 Franc abgerutscht. Bess hält weiter an. Erklären Sie mir das, Sarkar. Bei meiner Abreise habe ich eine wunderbare Bilanz hinterlassen. Millionen über Millionen. Eine Gesellschaft, die zu so hoher Prosperität gelangt war, dass sie die Welt in Staunen versetzte. Ich habe gearbeitet und gearbeitet und so viel bewegt. Und Sie haben alles im Wahnsinn des Börsenspiels zugrunde gerichtet. Wieso? Erklären Sie mir das. Welche Macht hat Sie angetrieben, so verbissen, alles Stein für Stein zu zerstören, wo Sie doch vorgegeben haben, alles vollenden zu wollen? Erklären Sie es mir, ich will es begreifen. Aber es ist doch nichts verloren. Ich werde alles wieder aufrichten. Verrätereien haben die Katastrophe herbeigeführt. Ich habe nur getan, allerdings mit mehr Intelligenz, was jeder Bankdirektor tut. Die Mittel, die Sie mir jetzt vorwerfen, haben die Universelle so rasch und großartig aufblühen lassen. Akzeptiert man den Erfolg, muss man auch die Risiken akzeptieren. Lieber Freund, wir müssen eben von vorn anfangen. Am nächsten Montag ist eine außerordentliche Generalversammlung einberufen. Die Krise wird bald vorbei sein. Ich werde alle Papiere zurückkaufen. Mir fehlt nur noch das Geld. Einstweilen leben wir von den kleinen Vorschüssen der anderen Kreditinstitute. Sicher, ich will Sie nicht lähmen, wenn Sie kämpfen, um uns alle zu retten. Sie haben recht. Man muss bis zur letzten Minute kämpfen. Ja. Und mein Bruder kann ja unmöglich Unannehmlichkeiten bekommen, wenn die Sache am Ende doch schlimm ausgehen sollte. Schlafen Sie ruhig. Ich kann auch nicht darüber sprechen, aber ich habe die absolute Gewissheit, vor Ende nächster Woche wieder alles flott zu haben. Konkurs der Banque Universelle. Haftbefehl gegen Direktor Saccard. Sachverständigenbericht deckt Unregelmäßigkeiten in Buchungen auf. Justizminister Delcambre unerbittlich in der Sache Banque Universelle. Minister Rougon, keine Stellungnahme. Ingenieur Georges Hamelin, Präsident der Banque Universelle, heute Morgen in seiner Wohnung in der Rue Saint-Lazare verhaftet. Nie hätte ich geglaubt, dass man meinen Bruder gerichtlich belangen würde. Ich lebte jetzt nur noch, um Georges Verteidigung vorzubereiten. Mit Saccard wollte ich mich nicht beschäftigen. Ich wollte handeln, als gäbe es ihn gar nicht. Nie habe ich ihn besucht. Meinen Bruder täglich. Eines Morgens meldete man mir Dejoas Besuch. Mein armer Dejoas. Sie dürfen sich nicht wegen des Geldes entmutigen lassen. Ach, gnädige Frau. Sie wissen ja gar nicht. Sie ist weg. Weg? Wer denn? Ja, meine Tochter. Nathalie, mit der Heirat ist es aus. Da ist sie ganz wütend geworden. Ich verstehe ja, daran ist bloß mein Ehrgeiz schuld. Wenn ich verkauft hätte, als mir meine Aktien die 6.000 Frauen mit Gift einbrachten, wäre sie jetzt verheiratet. Bloß, nicht wahr, das stieg immer weiter. Und ich wollte dann 1.000 in meiner Dummheit. Und jetzt ist das alles keine 200 mehr wert. Sie hat mir nicht mal auf Wiedersehen gesagt. Sie armer. Armer Monsieur Dejoie. Und ich habe sie zu ihm geschickt. Sie angestiftet, ihm zu vertrauen. Ihm. Nein, Monsieur Saccard hatte schon recht, mich am Verkaufen zu hindern. Wenn er noch da wäre, lief alles anders. Das war unser Tod, als Sie ihn ins Gefängnis gesteckt haben. Nur er hätte uns retten können. Ich habe es dem Richter gesagt. Monsieur, geben Sie ihn uns zurück. Und ich vertraue ihm wieder mein Vermögen an. Ich vertraue ihm mein Leben an. Weil dieser Mann der liebe Gott ist, der schafft alles, was er will. Bitte, gnädige Frau, wenn Sie Monsieur Saccard besuchen, richten Sie ihm das aus, dass wir alle zu ihm stehen. Kein Zorn, keine Vorwürfe, auch noch beste Wünsche. Als er gegangen war, empfand ich eine doppelte Wut auf den, dessen Namen ich nicht mehr aussprach. Was für eine Macht hatte er über die Masse gehabt, um sie unter ein solches Joch der Leichtgläubigkeit zu zwingen. Ich musste an all die Opfer denken, die ich gekannt hatte. Den Seidenfabrikanten Sedi, der Konkurs anmelden musste. Oder den armen Teufel Massias. 100 verzweifelte Briefe kamen von den Kleinaktionären aus Vendôme. Wo war das ganze Geld überhaupt geblieben? Wenn die einen die Taschen geleert hatten, mussten andere sie sich doch gefüllt haben. Günter Mann musste allein 50 Millionen eingesteckt haben. Degremont 12 bis 15 Millionen. Fast alle Verwaltungsratsmitglieder hatten sich königlich bedient. Große Summen gewonnen hatten die Wechselmakler Jacobi und Delaroque. Und der kleine Nathanson war zum König der Kulisse geworden. Und wie schwer traf es Massot, den bisher so vom Glück Begünstigten, der selbst nie spekuliert hatte. Fayeux stahl ihm 300.000 Francs. Sabatani hinterließ eine unbezahlte Rechnung über 600.000 Francs. Die Baronin Sondorf verweigerte die Rückzahlung 1 Million. Ganz zu schweigen von den 8 Millionen, die ihm die Banque Universelle schuldete. Was für ein seltsames Ding ist das Glück. Ich weiß nicht, Madame, ob Monsieur Massot Sie empfangen kann. Er ist ein wenig leidend, weil er die ganze Nacht gearbeitet hat. Jetzt ist er in seine Wohnung im ersten Stockwerk hinuntergegangen, um sich etwas auszuruhen. Ich bitte Sie, veranlassen Sie, dass ich ein paar Worte mit ihm reden kann. Es geht um die Rettung meines Bruders. Seine Aussage wäre von großer Wichtigkeit. Bitte versuchen Sie es selbst. Aber ich rate Ihnen, ein andermal wiederzukommen. Krach an der Börse forderte weiteres Opfer. Wechselmakler Mazot erschießt sich in seiner Wohnung. Er hinterlässt eine Frau und zwei kleine Kinder. Ich verfluchte Sakar. Warum hatte ich so lange gewartet, ihn zu hassen? Er war doch die Ursache allen Unglücks. Er, nur er. Nie sollte er Vergebung finden. Niemand sollte es wagen, seine Sache zu verteidigen. Allein sollte er sterben, von allen verachtet. Die öffentliche Meinung ändert sich zu deinen Gunsten, mein Lieber. Dann kam der Morgen, an dem ich meinem Bruder einen kleinen Rosenstrauß für 2 Sou bei einer Straßenhändlerin kaufte. Er liebte Blumen ja über alles. Sieh doch mal, die Zeitung Caroline, von heute... Warum weigerst du dich, ihn zu sehen? Wie? Nach allem, was er dir gewesen ist... Darfst du dich nicht weigern? Geh ihn besuchen. Du hast es gewusst? Ich schäme mich so. Ich habe nie mit dir darüber gesprochen. Du bist frei. Wir sind zwar ganz unterschiedliche Ansichten, aber ich weiß, du bist die beste Frau der Welt. Geh ihn besuchen. Bring ihm diesen Strauß und sag ihm, dass auch ich ihm nicht mehr böse bin. Diese barmherzige Zuneigung meines Bruders erschütterte mich. Ich empfand Scham, aber zugleich köstliche Erleichterung. Ich konnte nicht länger widerstehen. Außerdem empfand ich es als notwendig, Sakar von Victors Flucht aus dem Werk der Arbeit zu erzählen. Als ich eintrat, saß er mit dem Rücken zur Tür und schrieb. Sie. Oh. Sie, Sie sind so gut und machen mich glücklich. Sie sind ein Engel. Nein, ich war mit Ihnen fertig. Ich hatte Sie verdammt. Aber mein Bruder will, dass ich komme. Nein, sagen Sie das nicht. Sagen Sie lieber, dass Sie zu klug und zu gütig sind und verstanden haben und mir verzeihen. Genügt es Ihnen nicht, dass ich gekommen bin? Außerdem habe ich eine sehr traurige Nachricht für Sie. Victor ist verschwunden. Nachdem er ein Mädchen brutal missbraucht hat. Man hat geringe Hoffnung, ihn jemals wieder aufzutreiben. Das arme Kind. Ich habe den Bengel nicht einmal umarmt. Noch nie hatte ich Sakar weinen sehen. Ich hatte mir so fest vorgenommen, ihn zu besuchen. Aber ich hatte doch keine Zeit, keine freie Stunde bei diesen verfluchten Geschäften, die mich auffressen. Wer weiß, wo er jetzt ist, in diesem schrecklichen Dickicht von Paris. Nun habe ich ihn verloren. Das ist bloß, weil ich kein Glück habe. Überhaupt kein Glück. Das ist wie mit der Banque Universelle. Hier, sehen Sie, alles Beweise für meine Verteidigung. Man stempelt mich zum Sündenbock für die Ungesetzlichkeiten aller anderen. Die Chefs der solidesten Firmen von Paris müssten in dieser Zelle sitzen. Und was ist mit den Degremonts, den Urés? Boins, die 10% der Gewinne eingestrichen haben. Diese Schufte! Hätte man mich in Freiheit gelassen, dann hätten sie mal sehen sollen. Seine Gewissenlosigkeit hatte schon echte Größe. Ich hätte triumphiert und sie alle zerschmettert. Wie triumphiert? Sie hatten doch keinen Sou mehr. Sie waren besiegt. Ja, ich war besiegt. Man darf nicht verlieren. Dann ist man bloß noch ein Dummkopf und Spitzbube. Aber stellen Sie sich vor... Ich hätte Erfolg gehabt, dann wäre ich ein Held und Paris läge mir zu Füßen. Sie hatten weder die Gerechtigkeit noch die Logik auf ihrer Seite. Sie konnten keinen Erfolg haben. Kein Erfolg? Von wegen! Das Geld hat mir gefehlt. Wenn Napoleon am Tage von Waterloo noch 100.000 Mann hätte in den Tod schicken können, so hätte er gesiegt. Und die Welt sähe anders aus. Das ist ja grauenhaft. Brauchen Sie noch mehr Blut und Tränen? Noch mehr Katastrophen? Noch mehr ruinierte, unglückliche Menschen? Ach, als ob das Leben danach fragt. Mit jedem Schritt, den man tut, werden Tausende von Existenzen zertreten. Ich fühlte eisige Kälte. Was für Gedanken mochte er hier in diesem halben Jahr gewälzt haben? Wenner Mann hatte ganz ohne Frage recht. Ich bin zu leidenschaftlich. Das ist der Grund für meine Niederlage. Wenn ich doch bloß Geld hätte. Aber Sie müssen doch noch Geld haben. Meine Liebe, ich habe keinen Sou. Ich habe nie einen Sou verdient bei den Geschäften, die schiefgegangen sind. Ich habe verkauft, aber ich habe auch zurückgekauft, wo meine Millionen geblieben sind. Ich habe keine Ahnung, keinen Sou mehr. Der große Kehraus. Wie immer. Ich war plötzlich so erleichtert und froh. Uns geht es genauso. Wir haben alles zurückgegeben. Das waren 8 Millionen. Sogar die Erbschaft ist draufgegangen. Das ist vielleicht ein bisschen ungerecht, aber Geld, das man nicht selbst verdient hat, gibt man leicht aus den Händen. Und wie Sie sehen, ich kann wieder lachen. Wir werden eines Tages sehr reich sein. Seit einem halben Jahr arbeite ich hier und schlafe ganze Nächte nicht. Die Berechnungen sind fertig. Die Zahlen stehen da. Wir brauchen das große Netz der Orientbahnen. Wir brauchen Jerusalem, Bagdad, ganz Kleinasien. Alles, was Napoleon mit seinem Säbel nicht erobern konnte, werden wir mit unseren Spitzhacken und unserem Gold erobern. Ich brauche nur 400 oder 500 Millionen und die Welt gehört mir. Seien Sie still. Sie machen mir Angst. Als ich ging, stand er am Tisch. Er wirkte erschüttert. Ordnete aber schon wieder instinktiv seine Papiere. Und weil der kleine Strauß für 2 Sou zwischen den Papierseiten schon welk geworden war und ausfiel, nahm Sakar einen Bogen nach dem anderen und fegte mit den Fingern die Rosenblätter hinweg. 5 Jahre Gefängnis und 3000 Franc Geldstrafe für die Häupter der Banque Universelle, Direktor Sakar und Präsident Amelin. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt, unter der Bedingung, dass die Verurteilten Frankreich binnen 24 Stunden verlassen haben. Der Minister Rougon hatte eine solche Lösung gewünscht, weil er sich den Ärger mit einem im Gefängnis sitzenden Bruder vom Hals schaffen wollte. 3 Monate waren vergangen. Es war Anfang April. Schon am nächsten Tag sollte ich aus Paris abreisen, um mich in Rom mit meinem Bruder zu treffen, der dort glücklicherweise einen kleinen Posten als Ingenieur bekommen hatte. Unser ganzes Leben sollte von vorn beginnen. Vor meiner Abreise drängte es mich, noch etwas über Victor zu erfahren. Ich machte mich auf den Weg zu Busch, gemäß der Abmachung mit Madame Michin, die sich angeboten hatte, Nachforschungen anzustellen. Monsieur Sigismond? Ach, Sie sind es, Madame Caroline. Mein Bruder ist leider unterwegs und Madame Michon ist eben gegangen. Kommen Sie. Kommen Sie doch näher. Ich möchte Ihnen etwas zeigen. Meine Schriften. Wenn ich bald sterben muss, wird mein Bruder bestimmt meine Schriften verkaufen. Aber das will ich nicht. Bitte helfen Sie mir. Wir wollen ein Paket machen, das Sie mitnehmen können. Sie sollen alles mitnehmen und verwahren. Aber Monsieur Sigismond, das ist unmöglich. Ich reise morgen ab. Wenn die Papiere verloren sind, sind alle Mühen meines ganzen Lebens vernichtet. Ich flehe Sie an. Sie müssen sie retten, damit eines Tages ein anderer daraus ein Buch macht, das in aller Welt verbreitet wird. Ich musste auf einem Stuhl neben seinem Bett Platz nehmen. Ich beschreibe hier das Reich der Gerechtigkeit und des Glücks. Es gibt keine Spekulation mehr, keinen Diebstahl, keinen Schacher. Keines dieser Verbrechen, die aus Habgier begangen werden, denn das Geld ist abgeschafft. Niemand heiratet mehr ein Mädchen wegen seiner Mitgift. Er wirkt seine Eltern wegen einer Erbschaft oder schlägt einen Passanten wegen seiner Geldbörse tot. War denn an allem das Geld schuld? Ich sah mein geliebtes Land im Orient vor Augen. Die märchenhaft schöne Küste von Beirut. War nicht das Mittelmeer erobert, die Nationen einander näher gebracht, vielleicht sogar befriedet? Und unsere Schlucht im Karmel, Eine Stadt mit mehreren tausend Seelen, mit Straßen, Fabriken und Schulen, belebte jetzt diesen einst toten, verwilderten Landstrich. Ich musste an Sakar denken, der sich in Holland erneut in ein riesenhaftes Unternehmen gestürzt hatte. Durch die Trockenlegung ausgedehnter Sümpfe sollte dem Meer ein kleines Königreich abgerungen werden. Hatte er nicht recht? Das Geld wurde zum Gärstoff für jegliches soziale Wachstum, zum notwendigen Humus für die großen Werke, die das Dasein erleichterten. Oder? Das Geld. Jeder schafft sich sein Glück durch die eigene Arbeit. Ein gleiches Glück für alle Menschen. Die Hände aller Lebenden helfen, die Welt verbessern. Kein Wunder ist unmöglich. Ich sehe ein glückliches Reich, dem die Menschen seit vielen Jahrhunderten entgegenschreiten und dessen weiße Mauern dort in der Ferne erglänzen. In der Ferne das Glück, dort in der gleißenden Sonne. Was machen Sie hier? Raus, raus, raus! Sie bringen ihn ja um! Verschwinden Sie! Mein armer kleiner Bruder, du sollst doch nicht so viel sprechen. Mein lieber armer kleiner Bruder, bitte. Draußen auf der Straße holte ich Tiefluft. Erleichtert. Und schon wieder glücklich. Wie konnte ich bloß wieder fröhlich sein? Die furchtbaren Katastrophen lagen doch erst so kurze Zeit zurück. Und war ich nicht mitschuldig? Und dieses kleine Monstrum Victor war nun ungehindert auf die Welt losgelassen. Aber wie sehr ich mich auch bemühte, die Trauer und die Verzweiflung zu wahren, der sprudelnde Quell des Lebens ließ sich nicht aufhalten. Ich konnte eben nicht traurig sein. Gibt es denn eine andere Freude als die am Dasein? Am Leben so, wie es ist? So abscheulich es auch manchmal sein mag. Mit seiner Kraft, mit seinem ewigen Hoffen. Es war 5 Uhr. Die Sonne ging an einem Himmel von zarter Reinheit unter und vergoldete in der Ferne die hohen Firmenschilder am Boulevard Montmartre. Madame Caroline war nichts anderes mehr als ein Geschöpf, das sich des schönen Himmels und der milden Aprilluft erfreute, das den unvergleichlichen Genuss auskostete, gesund zu sein und die kräftigen kleinen Schritte der Füße auf dem Trottoir zu hören. Das Geld. Hörspiel in 2 Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Emile Zola. Aus dem Französischen von Wolfgang Günther. Bearbeitung Christiane Ohaus. 2. Teil. Die Rollen und ihre Darsteller. Sakar, Andreas Grotka. Caroline, Chris Pichler. Georges Amelin, Roman Knieschka. Mazot, Markus Meyer. Huret, Gerd Warmeling. Jean Trou, Max Hopp. Degremont, Friedhelm Ptock. Günther Mann, Hans Diehl. Busch, Bernd Stegemann. Sigismond, Patrick Güldenberg. Maxime, Sabine Tambrea. Madame Méchain, Carmen Maya Antoni. Baronin Sondorf, Lisa Hirdina. Pillerot, Boris Alinovic. Moser, Hans-Peter Korff. Und als Erzähler, Burkhard Klausner. In weiteren Rollen Florian Anderer, Jennifer Antoni, Gabriele Blum, Gilles Chevalier, Michael Evers, Alberto Fortuzzi, Christian Gaul, Gerd Grasse, Michael Hahnemann, Wilfried Hochholdinger, Peter Kämpfe, Janusz Kotzai, Benjamin Kramme, Robert Levin, Katharina Matz, Otto Melis, Horst Mendroch, Alexander Ratschun und Matthias Walter. Komposition Michael Riesler. Akkordeon Jean-Louis Martinier. Trompete Andreas Unterreiner. Perkussion Lorenzo Riesler. Drehorgel Pierre Charial. Bassklarinette Michael Riesler. Ton Andreas Meinetzberger und Klaus Schumann. Regieassistenz Wolfgang Sesko. Regie Christiane Ohaus. Eine Produktion von Radio Bremen, dem Saarländischen Rundfunk, dem Norddeutschen Rundfunk und von Deutschland Radio Kultur. Aus dem Jahr 2013.